Abschnitt 42 aus Herakles. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Herakles von Louis Couperus, übersetzt von Else Otten. Kapitel 49, erster Teil. »Diesmal wird er kommen«, jauchzte Deianira in heimlichem Entzücken, während sie über den jetzt nicht mehr staubigen, sondern schneeweißen Weg schaute, während sie über die weißen Wiesen und Hügel blickte, als unter schwerer Schneeschicht die bereits dämmerigen Wälder zu dunkeln begannen. Diesmal würde er kommen, und frei von Buße und Knechtschaft würde sie ihn in ihre Arme schließen und, dank dem Zaubergewande, ihn ihrer Liebe allein bewahren. War es möglich, dass sie noch zweifeln konnte, seltsam bange in finsterer Ahnung, wie in jener Nacht nach dem 10. Werk, da der Held unwirsch nicht erschienen, sondern durch die Last der neuen Buße beschwert, seinem Heim und seiner Habe, seiner Gattin und seinem Sohn und seinen Freunden ferngeblieben war? War es möglich? Hatte sie es da nicht jählings vor sich gesehen, wie in einer Vision, dass sie Herakles nimmermehr umarmen, dass Hyllos niemals mehr seinen Vater erblicken würde? Dass über die Triften, durch die Haine von Trachin einst entsetzliches Wehegeschrei ertönen würde? Dass Ioles Tränen über den ihnen beiden so teuren Helden sich mit denen der Deianeira mischen würden? Und dass die fürstlichen Freunde zu Trachin nicht Freude, sondern nur sehrenden Schmerz schauen würden und das Schicksal grausam sein würde, ach, so grausam? Welcher Traum, welche Vision, welch trügerisches Traumbild ihr von höhnenden Geistern vorgezaubert, während sie jetzt, mitten in rauer Jahreszeit, mitten im kalten Winter, in wenigen Stunden, vielleicht schon in einer Stunde, ihren Gemahl in die Arme schließen, ihren Hyllos in den Armen emporheben sollte und Freude, Freude jetzt immerfort unter ihnen und den fürstlichen Freunden herrschen würde. Kein Wimpel an hohen Masten, keine Lorbeergewinde hatte Deianeira an dem schneeweißen Wege angebracht, wie damals, um nicht wieder zu erleben, wie damals, dass sich derlei Schmuck als unnütz erwies. Doch sobald des Helden Kommen von dem Hirten und Hütern gemeldet war, wollte sie ihm Fackeln, tausende von Fackeln in der schneeweißen Nacht entzünden lassen, die alle umliegenden Hügel mit ihrer roten Farbenglut erhellen sollten. Sie wollte ihm nicht entgegengehen, sondern auf der Schwelle des Hauses mit ihrem Sohne und ihren Freunden ihn erwarten, mit offenen Armen und selig klopfendem Herzen. Oh, wie sie ihn liebte, ihren Helden, dem so viel Liebe entgegengebracht worden war. Wie sie ihn liebte mit ihrem einzigen und ewigen Gefühl. So war ihre Seele gewesen, wie ein Strauch, an dem diese einzige purpurnleuchtende Rose erblüht war. Es war in ihrem Leben nichts gewesen als ihre Liebe, die sie bei jedem erneuten Abschied stark gemacht hatte und in der sie jedes Mal nach ihrem schmerzlicheren Warten voller Sehnen nach seiner Umarmung ihre Eifersucht unterdrückt hatte. Oh, all das Leid würde jetzt vorüber sein. Keinen Abschied sollte es mehr geben und kein Harren und alles heiße Schmachten würde gekühlt in seinen Armen. Eifersucht sollte es nicht mehr geben, nun er den rot umrandeten Ocker tragen würde, der ihn mit zärtlicher Liebe zu ihr erfüllte und bezauberte. Die Stunde nahte, die Stunde. Oh, wie gnädig waren die günstigen Götter gewesen. Endlich war die unversöhnliche Hera versöhnt. Jetzt wollte Deianeira die große Göttin auch ehren, so wie sie fromm die anderen ehrte, den Vater und die Brüder und die Schwestern des Herakles. Jetzt würde sie alsbald gemeinsam mit Herakles ihnen einen eigenen Tempel errichten, inmitten der Heiligtümer, die schon um das Herakles Triften zu Trachin lagen. Sie warf sich glücklich der Iole in die Arme, die aus dem Hause auf die Schwelle trat und Hyllos an einer Hand führte. »Die Flocken fallen«, sprach Deianeira, »die Nacht bricht herein. Doch, o Iole, ist diese weiße Nacht nicht eine frohe Nacht? Niemals schien mir eine Nacht glücklicher. Die Stunde naht, die Stunde nahet. Diese Nacht führt mich dem Glücke der endlichen Seligkeit entgegen. O, ihr Fürsten, sprach der Janäerer dann wieder zu Zeyx, der an des Iphitos Arm erschien. O, ihr Freunde, erschienen seid ihr diesmal in Trachin, um die endliche Seligkeit zu schauen. Weiße, selige Nacht wird zu roter, seliger Nacht erblühen. Entzündet die Fackeln, entzündet die Fackeln. Und ringsum wurden die Fackeln entzündet. Sie flammten auf, von roten Feuerbränden floss ein Schimmer über die weißen Felder und Hügel an dem weiß überschneiten Waldessaum entlang, über den weißen Weg hin. Die Schneeflocken fielen rascher herab, wirbelten, zischten in die Glut, ohne ihrer Herr zu werden. Die weiße Stunde waberte in rötlicher Erwartung, in rotem Rauch, der den Himmel erhellte. Plötzlich ertönte vom Wege her ein Summen wie von Tausenden von Stimmen. Aber es waren nicht Stimmen, die jubelten. Es war ein Klang voller Schrecken, voller Entsetzen, der erst dumpf noch von dem Rauch und dem Schnee erstickt wurde, bis er deutlich hörbar wurde. Auf dem Vorplatz waren die fürstlichen Freunde blass geworden und entsetzt fuhr der Janäere auf. Allein in der Freude darüber, dass er doch sicherlich jetzt nahete, währte dieser Schrecken kaum mehr denn einen Augenblick. Er kommt!« rief der Janäerer und stürzte ihm entgegen. Über den Weg wogte die Menge und jetzt war nicht mehr daran zu zweifeln, war nicht mehr an dem klagenden Jammer, an dem näher und näher heranbringenden Entsetzen zu zweifeln. Ein Meer von Menschen wogte dem Landhause entgegen. Alle Hände waren vor Entsetzen hoch emporgehoben und heulend wogte es heran wie ein Meer des Schmerzes. »Was ist geschehen?« stammelte der Janäerer, die allen voran auf den Weg hinausstürzte. Die ersten Wogen der Menge umstauten sie. Doch wie in Ehrfurcht vor dem Schmerz, der ihr Teil sein würde, schied sich das Meer in zwei Ströme und wogte in der roten Glut der Fackeln die Hügel empor, auf die weiße Flocken herabwirbelten. Und der Janäerer stand jetzt auf dem Wege inmitten des Meeres, das noch zögerte, sie zu verschlingen. Und sie sah den Wagen ihres Gemahls sich nähern und sah Iolaos, der die wilden, weißen Rosse lenkte. Allein er lenkte sie behutsam und sie gingen im Schritt und des Wagens Räder drehten sich langsam und hinter dem Lenker sah Deianeira nicht ihren Gemahl stehen, während das Meer, das angeschwollene Meer des Entsetzens, das Klagemeer, die schaudererweckende Menschenmenge den Wagen dicht, dicht umwogte. Die Frau hatte, indes ihr das Blut erstarrte, die Arme emporgeworfen, und während ihr die Augen aus den Höhlen traten, rief sie und erkannte den Klang ihrer eigenen Stimme nicht. »Herakles! Herakles! Wo ist er?« Da sah der Janäerer aus der wogenden Menge inmitten aller Klagen und alles Entsetzens ihren Gemahl auftauchen. Er reckte sich hinter des Iolaos Rücken riesengroß empor aus seiner schmerzvoll gebeugten Haltung. Sein Haar und sein Bart waren wirr, die Augen wie im Wahnsinn weit geöffnet, der Mund weit aufgerissen in dem verzerrten Antlitz. Das Weiß war wie der Schnee selber, als wäre alles Blut daraus gewichen. Und um die jetzt schmerzvoll sich hochreckende Riesengestalt an den mächtigen breiten Schultern, an den mächtigen Flanken klebte zerknittert das furchtbare Gewand wie gelbe Flammen über die purpurrote Glut züngelte. Die von Deianeira gezeichneten Arabesken, die Verzierungen, die mit dem geronnenen Nessos Blut gemalt waren, die rote Randlinie, alles schien zu leben, sah aus wie Schlangenwindung, schien wie ein grässliches Ungetüm des Herakles Fleisch zu zernagen. Und der Held, der Vertilger so vieler Ungeheuer, stand da ohnmächtig, dies Ungeheuer von sich zu werfen, das ihn langsam aufzufressen schien. Der Deianeira Schrei durchschnitt die Klage der Tausende, und durch den entsetzlichen roten und weißen Nachtspuk erklang plötzlich zitternd des Herakles schwache Stimme wie die eines Siechenmannes. »Deianeira, Deianeira, sieh, Herakles kehrt zurück!« Herakles kehrt nach Trachin zurück, um die ungetreue Gattin zu überraschen. Sie glaubte ihn mit diesem vergifteten Gewande auf der Schwelle vor des Zeus Heiligtum zu Tode zu bringen. Allein Herakles überlebte ihre List. Deianeira, Deianeira, warum schreitet ihr alle mir entgegen? Wo ist der Buhle? Wo ist der Buhle, der gemeinsam mit dem ungetreuen Weib meiner spotten möchte? Sieh, machtlos ist Herakles jetzt, kraftlos und ohnmächtig, das feurige Ungeheuer zu erwürgen, das ihm mit seiner flammenden Zunge das Blut ausleckt. Ohnmächtig ist er auch, den Buhlen zu töten. Ohnmächtig, sich an dir zu rächen, an der ungetreuen Deianeira. Ungetreu, ich, schrie die Frau schmerzvoll auf. Ungetreu, Deianeira, die niemals einen anderen liebte als Herakles. Oh, wie war ich von Sinnen, als ich den Mantel mit des Nessos giftigem Blut verzierte. Oh, ihr Götter, wie hattet ihr mir die Sinne verwirrt. Oder verfluchte Athena, wo warst du, als ich das Blut aus dem Ball auf den ockerfarbenen Mantel strich? Herakles, Herakles, glaube mir, nichts anderes wollte Deianeira, als den Herakles in steter Liebe an sich fesseln, wie sie ihm mit des Zentauren Blut das unheilvolle Gewand purpurn bemalte. Herakles, oh glaube mir, wen habe ich jemals geliebt außer Herakles? Seid meine Zeugen, ihr Männer von Trachin, bezeuget es, oh ihr Männer und ihr Frauen! Bezeuget es, ihr Hügel, ihr Felder, ihr Wiesen! Bezeuget es, alles und alle, die uns umringen. Wen hat Deianeira jemals geliebt außer Herakles? Wo ist ein Buhle? Wer ist mir Buhle? O Mann, du einzige Liebe der Deianeira, glaube, glaube und steige vom Wagen herab. Komm in die Arme des Weibes, tritt ein in das Haus. Salben werden dir die Fetzen des Gewandes vom Körper fallen lassen. Bäder werden dir den giftigen Brand des Blutes kühlen. Der Artemis-Balsam wird dir die Wunden heilen. Komm, Herakles, komm! Und in ihrer Verzweiflung streckte Deianeira die Arme aus. Dort drüben an dem Wagen wagten der mitleidigen Männerarme nicht, den vor Schmerzen zusammenzuckenden, schluchzenden Helden zu stützen, während er den Wagen verließ. Vor dem Landhause hatte der junge König Iphitos seinen Mantel über das Kind Hyllos geworfen und führte es in das Innere des Hauses hinweg, in die Frauengemächer, auf das es seinen Vater nicht sähe, indes der greise Zeyx und die Jungfrau Iole einander umarmten und weinten. Noch immer streckte Deianeira die Arme aus. Allein Herakles sprach: »Frau, umarme mich nicht. Ich glaube dir. Ich glaube, Deianeira. Ich glaube, dass ihr die Sinne verwirrt waren, als sie mit des Nessos Blut, das vom Hydra-Blut vergiftet war, den Mantel bestrich, den sie ihrem Gemahl sandte. Ich glaube der Deianeira. Doch niemals wird sie den Herakles mehr umarmen. Frau, um unsere Liebe ist es geschehen.« Dieser Körper, so kräftig dereinst, ist unter den Flammenbissen dieses Ungeheuers, das sich nicht abschütteln lässt, zu einer einzigen unheilbaren Wunde geworden. In diesem Augenblick, vielleicht weil Herakles Trachin wiedersieht und sein Heim und Deianeira, scheint der entsetzliche Schmerz erträglich, scheint der entsetzliche Schmerz wahrhaft erträglich. Doch wisse, o Frau, dass weder Salbe noch Bad noch Balsam den Herakles zu heilen vermögen. Schluchzend war Deianeira zu des Herakles zuckenden Füßen hingesunken. Verzweiflungsvoll aufschluchzend lag sie am Boden und rang die Arme, und ihre Hände streckten sich ihrem Gatten entgegen, um seine Knie zu umfassen, Vergebung zu erflehen, zogen sich aber gleich wieder zurück. »Nein, Deianeira«, sprach stöhnend der Held, »um die Liebe, um unserer Liebe ist es geschehen. Möge der Tod kommen, oh die Leiden auf dem Wege hier, auf dem Wagen, auf dem ich so oft hoch aufgerichtet stand. Ja, in diesem Augenblick ist es noch erträglich, doch wie wird es in einer Stunde, wie wird es in wenigen Augenblicken schon wieder sein?« Deianeira hob die Blicke vom Boden empor, auf dem sie noch immer lag, und sah Herakles sich aufrichten. Doch in dem zusammengeschrumpften Gewände, von den purpurroten Arabesken umschlungen, mit den weit geöffneten Augen, erschien er ihr wie ein Ungeheuer aus dem Tartaros. Und als sie ihn also sah, zuckte sie, vor Schmerzen stöhnend, dicht zu seinen zitternden Füßen auf dem Schnee zusammen, doch ohne dass sie es gewagt hätte, ihn zu berühren. Und sie vernahm seine Stimme. »Diener, ihr alle und Gefährten, Herakles ist frei von aller Buße nach Trachin zurückgekehrt, doch nicht, um der endlichen Ruhe zu genießen bei seiner Habe, in seinem Heime, bei Weib und Sohn, bei allen, die ihm teuer sind. Herakles ist nach Trachin zurückgekehrt, um zu sterben. Seht, dies ist das Haus, das er nicht mehr betreten wird. Dies sind die Felder, auf denen er die Ähren nicht mehr wird reifen, die Wiesen, auf denen er die Herden nicht mehr wird weiden sehen. Dies ist der Weinberg, an dem er die Trauben nicht mehr wird schwellen sehen. Und in dem Haus, da hinein Iphitos es liebevoll barg, weilt das Kind, das Herakles nicht mehr sehen wird, und zu seinen Füßen liegt das Weib, das Herakles nimmermehr umarmen wird. Deianeira, Deianeira, erhebe dich! O, nicht Deianeira war es, die Herakles tötete, es war das Schicksal allein. Sei darob nicht also verzweifelt, mein Weib, nur darüber empfinde Leid, dass dein Mann sterben muss. Doch den Mord sollst du dir nicht zurechnen. War Deianeira nicht die verkörperte Liebe? Diener, ihr alle und ihr Gefährten, Deianeira und ihr fürstlichen Freunde, tut jetzt, was Herakles euch heißt. Legt ihn nieder auf die Bahre, denn seine zitternden Füße weigern sich, ihn zu tragen, und tragt ihn dann an dem neuen Tag, den er bereits erwachen sieht, hinauf auf die schneeigen Hänge des Oita, auf das er dort sterbe, auf des Zeus eigenem Berge, im Angesicht des Zeus selber. Wirklich begann im Osten die bleiche, kraftlose Sonne des neuen Tages zu leuchten, und die Flocken, die herabwirbelten, ballten sich und fielen wie in der noch schimmernden Dunkelheit, sodann in dem langsam erwachenden Morgengrauen herab. Eine Bahre wurde gebracht, von starken Männern getragen, und sie wurde mit Tierhäuten bedeckt, und Herakles versuchte, sich auf die Bahre zu legen. Keiner half ihm, keiner stützte ihn. Keiner rührte ihn an, während er stöhnend sich niederlegte, denn sobald er nicht mehr auf den zitternden Füßen stand, sondern sich auf den wunden Rücken legte, sich auf die verwundete Seite wandte, fraß das flammende Gift, das brennende Blut sich wie ein Hydrazahn in sein Fleisch ein und bohrte sich wie mit glühenden Zungen in sein Blut und in sein Mark und saugte beides ihm aus. Mit dem bleichen neuen Tage bildete sich der Zug derer, die in Verzweiflung und voller Liebe zu Tausenden den Helden umdrängten. Denn die Tausende wichen nicht von der Bahre, der Iolaos mit dem Wagen und den zwei wilden weißen Rossen voranschritt. Der Deianeira mit den fürstlichen Freunden folgte, der all die Diener des Herakles nachgingen. In dem schneeigen Morgen stieg die traurige Schar schwerfällig und strauchelnd die beschneiten Berghänge empor. Und Tiere und Menschen suchten mühsam den verlorenen Weg in dem flockigen Schnee, der tief lag und in unbefleckter Weiße erstrahlte, bis er zertreten als trauriger Schlamm an den Felsen hinabfloß. Und die Klage scholl zum Himmel empor, zu den Göttern, zu Zeus im hohen Olymp. Die Weheklage der Tausende, die Arme und Hände rangen und das nahende Ende des Helden beweinten. Der schrille Verzweiflungsschrei der vom Wahnsinn geschlagenen Frau, der fast in ein Lachen voll Sinnlosigkeit ausklang, nun sie, Deianeira, die am schwersten Betroffene, in den Armen des Iphitos und der Iole mitging. Ein schmerzvoller Bittgang war es für den alten König, den Herrscher Zeyx, der inmitten der Priester der günstigen Götter, die, wehe, nur bis zum gestrigen Tage günstig gewesen, mühselig dahinwankte. Und Hirten und Hüter, Diener und Dienerinnen, Argiver und Mykener, sie alle zogen mühselig mit durch das weiße Land, bis der Weg unter ihrem strauchelnden Schritt schmutzig ward und die wehvolle Klage scholl tausendstimmig empor wie schrille Schreie, bis plötzlich über alles hinweg Herakles selber seine unerträglichen Schmerzen hinausschrie, bis der Held brüllte wie ein Verwundeter, wie ein schon am Feuer gerösteter Stier, der noch lebend über der Flamme hing. Er brüllte so laut, dass die Rosse an dem leeren Wagen vor seiner Bahre voller Angst wieherten und sich hoch aufbäumten, indes die zitternden Hände des immerfort schluchzenden Iolaos sie kaum im Zaum zu halten vermochten. Der Schmerz einer ganzen Welt schlug verzweiflungsvoll auf zum geschlossenen Himmelsdom, verstummte in dem dichten Schneefall, um dann aufs Neue wieder zu dem Berge emporzutönen. Herakles, Herakles starb. Herakles, Herakles war von dem heiligen Opfergewand zerfressen. Herakles, Herakles starb, verbrannt von dem roten Zauber, des Nessos-Blutes. Ende von Abschnitt 42. Gelesen von Thomas Strobel.